Hallo, hier ist Daniel Ginzek und ihr hört das Wölferadio. Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort 3-1! Schöner kann man das nicht spielen. Still grappig, 2-0 in the complete defense. Hallo liebe Freunde des Wölferradios, herzlich willkommen zu einer quicken, schnellen Ausgabe in dieser Pokalwoche, in dieser englischen Woche. Blicken natürlich nochmal zurück auf das Spiel gegen Augsburg, war ja nicht so das ganz große Gold, was da geglänzt hat. Und ja, dann gucken wir natürlich auch schon auf das Spiel gegen Leipzig im Pokal, das wird ein richtiger Brocken, glaube ich, zu Hause. Und darüber spreche ich mit dem TV-Journalisten aus Leipzig, Holger Schrapel. Kurze Arme, keine Kekse. Das Spiel wird wieder schnell gemacht über Brekalon, über Klaus. Der hat jetzt Platz vor sich. Ja, im Laufduell mit Tim Jedwall. Felix Klaus zieht den 16er allein vor Kubek. Felix Klaus! Ah, Kubek geht runter und Klaus, ja, scheitert am Schlussmann der Augsburger. Kriegt dann den Abpraller sogar noch selbst wieder an den Oberschenkel oder Bauch, sodass es nur mit Abstoß weitergeht. Also eine erste gute Situation und Klaus, der sich ärgert, der lange auch liegen bleibt, weil er sich ärgert. Das war eine erste richtig gute Situation für uns. Ja, ich glaube, das ist wieder die angesprochene rechte Seite von Augsburg, die da aufgerückt sind. Ich glaube, Felix zieht gut nach innen, hat ihn dann ja, auf seinem schwächeren Linken, will ihn dann tunneln. Die Idee ist nicht schlecht. Torwart bleibt lange stehen, macht's ganz ordentlich und schade. Das hätte es 1-0 sein können und war eine sehr, sehr gute Chance. Ja, unschwer zu erkennen. Daniel Ginzek hat euch schon begrüßt zu Beginn der Sendung und war am Sonntag auch Gast bei Wölferadio Arena Live bei meinem Kollegen Jan Schildwächter. Der liebe Daniel hat sich die Zeit genommen, eine Halbzeit das Spiel zu kommentieren. Augsburg, tolle Sache, dass der VfL das auch möglich gemacht hat. Vielen Dank da an dieser Stelle. War mal eine super Geschichte. Wer es nicht gehört hat, ja, der hat vielleicht ein bisschen was verpasst, denn da waren doch der ein oder andere Insider dabei, also aus der Mannschaft und wie Daniel das Spiel dann auch so sieht und auch die Spielanlage und wie weit die Mannschaft so ist auch aus seiner Sicht, was das Spielerische angeht. Denn, und da brauchen wir ja, glaube ich, nicht um den heißen Brei herumzureden, da am Sonntag, das war spielerisch schon mau, möchte ich mal sagen. Also gerade in der ersten Halbzeit war das mit nach dieser furiosen Anfangsphase mit den drei Riesenchancen, zwei für Wolfsburg, eine für Augsburg, die eine haben wir ja gerade auch gehört bei Wölferadio Arena Live, danach war so ein bisschen, naja, es war schon arg flach, das Spiel, möchte ich mal sagen. Da war irgendwie, ja, wie hat Jörg Schmadtke gesagt, die geistige Frische hat gefehlt. Ja, kann man so attestieren. Ich glaube, das geht auch so ein bisschen in die Richtung, ne, Unkonzentriertheiten bei der Ballannahme, Fehlpässe, wo man sich fragt, bei der Nummer 1 hinten angefangen, bis hin dann über die Dreierkette, Mittelfeld, dann der letzte Pass in die Spitze. Ich fand, unsere Außenstürmer, haben sich eigentlich gut bewegt. Auch Wout Weghorst hat sich gut bewegt, aber dann, wenn der Ball da mal hingespielt wurde, war da irgendwie immer ein Bein dazwischen, ein Fuß dazwischen, zu unpräzise gespielt und so. Und auch so, wenn dann da mal ein Einwurf schnell ausgeführt werden sollte, das war schon ein bisschen, ja, lahmarschig, hätte ich jetzt fast gesagt. Also hat man, als ob man gewartet hat, oh, wir haben Einwurf, jetzt muss der Gegner erst wieder richtig stehen, dann werfen wir ein und dann geht das Spiel irgendwie weiter. Also gerade in dem Moment, da hat so ein bisschen dann bisschen Werf gefehlt in der Umschaltbewegung, glaube ich auch. Also auch das, glaube ich, was Oliver Glasner sehen will, hat er letztendlich auch rotiert, Maximilian Arnold draußen gelassen, auch aufgrund, dass er angeschlagen war. Jannik Gehr hat dann das im zentralen Mittelfeld dann übernommen, die Position. Man hat dann auch, glaube ich, gesehen, wie sehr Maximilian Arnold dann auch gefehlt hat. Sehr, sehr wichtig auch ist vom Positionsspiel, glaube ich auch, aber auch in der Spieleröffnung. Das ist einer, der den Ball immer haben will und dann auch die Verantwortung dann auch übernehmen will. Und das sind so Punkte, die man dann bei einer Mannschaft, wo dann auch so ein Admir Mehmedi ausfällt oder auch ein Mali offensichtlich keine Rolle spielt für die erste Elf, Spieler, die eigentlich so auch mal einen vernünftigen Pass spielen können, wenn das dann sozusagen auch wegbricht, dann ist das, ja, kommt dann das bei raus, was dann am Sonntag rausgekommen ist. Und das war gerade in der Vorwärtsbewegung mit Ausnahme der ersten 10 Minuten. Und da, wenn dann das erste, wenn das Tor fällt, dann sieht das Spiel natürlich ganz anders aus. Aber wie gesagt, mit Ausnahme war das doch sehr, sehr zäh. Hinten raus wurde es dann wieder ein bisschen besser. Aber trotzdem können wir da, glaube ich, allesamt nicht zufrieden sein. Szene des Spiels natürlich auch die Nummer da kurz vor Schluss, das Tor von João Victor, was dann aberkannt worden ist, wo der Videoschiri eingegriffen hat und dann sich Stieler das Tor auch nochmal angeschaut hat. Ja, oh, gefühlt eine Woche Videobeweis. So lange hat das da gedauert, bis dann eine Entscheidung feststand. Das ist natürlich, boah, das macht natürlich auch echt so viel kaputt, kann man nicht anders sagen. Da sitzt er da oben, hast du das eigentlich schon gesehen? Oh ja, da ist irgendwas. Dann guckst du dir das, wir haben ja zum Glück immer einen Rückmonitor bei Wölfe Radio Arena Live und können das dann halt auch beurteilen. Und da war dann schon relativ früh klar, ja, das ist abseits. Auf der anderen Seite kam dann noch dieses Handspiel dazu. Alles natürlich ein bisschen unglücklich, aber die Szene, die hören wir uns natürlich bei Wölfe Radio Arena Live jetzt auch nochmal an. Leider müsst ihr da mit mir vorlieb nehmen, weil der Daniel, der hat ja schon andere Verpflichtungen gehabt. Und kurz vor Schluss waren dann Jan und ich im Einsatz. Jetzt gibt es einen langen Einwurf von William an 5-Meter-Raum. Der rutscht ein bisschen durch, das Arnold am Ball, nimmt die Kugel runter, bringt ihn nochmal rein, da ist Vegas. Der Ball ein bisschen ist Tor! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor! Für den Tor! Da ist es! Und Torschütze ist unter Nummer 40, João Victor! Die Hereinnahme von Maximilian Arnold schon bezahlt gemacht. Ich wollte es nicht sagen, wer bringt den Ball da unkonventionell halb hoch in die Mitte? Maximilian Arnold. Und der Ball landet dann irgendwie schwer ersichtlich von hier aus bei Victor vor seinen Füßen und er hat keine Mühe, auf ein paar Metern den Ball einzuschieben. Und dann ist dieser Lucky Punch da. Oh, das könnte noch abseits gehen. Mal gucken, ob der Köln eingreift. Ja, das Tor muss aberkannt werden eigentlich. Eigentlich muss das Tor aberkannt werden. Liebe Würfe Radio Arena Live-Zuhörer, das ist sehr, sehr schade. Denn beim Moment der Ballabgabe läuft Victor aus dem Abseits raus und es gibt leider, ja, es muss zurückgepfiffen werden. Würde mich sehr wundern. Es sei denn, wir haben jetzt einen Augsburger Spieler übersehen, aber normalerweise ist das leider Abseits. Ja, Victor, der praktisch bei der Hereingabe von Arnold im Abseits steht, dann bei der Verlängerung oder der Berührung durch Weghorst bzw. den Augsburger nicht mehr. Schwierige Situation. Für mich ist das keine neue Spielsituation in Häkchen, sodass das eigentlich Abseits sein müsste. Aber wir sehen es jetzt auch auf den Videoleinwänden, dass das Spiel dass der Tor überprüft wird. Nochmal, schöne Aktion da vom VfL Wolfsburg. Die zweite Kugel landet da nach Kopfballklärungsversuch der Augsburger Maximilian Arnold, der den Ball in den 5-Meter-Raum reinlöffelt. Und da war ein bisschen Kuddelmuddel, Wout Weghorst beteiligt, João Victor beteiligt und dem fiel die Kugel dann vor die Füße. Und der kann dann aus knapp 7 Metern den Ball rechts unten platzieren. Keine Chance für Kubek in dem Fall. Er gibt abseits. Ja. Und das Pfeifkonzert ist entsprechend, aber es ist regelgerecht. Ja, Abseits ist regelgerecht, aber dann müssen wir da über die Handsituation vielleicht auch nochmal reden. Für und wieder, ja, möchte ich mal sagen, das Ding jetzt zu pfeifen oder nicht zu pfeifen und vielleicht sogar auf Handelfmeter zu entscheiden, weil da ja doch noch irgendwie eine Hand im Spiel war. Also, ich möchte es mir da nicht anmaßen, da jetzt da noch ein Urteil zu finden. Ärgerlich ist in jedem Fall. Trotzdem hatte man ja auch 90 Minuten insgesamt Zeit, das da richtig einzustellen. Da auch die Weichen auf Sieg, möchte ich mal sagen. Die Mannschaft, wie gesagt, vielleicht nicht ganz so frisch im Sinne von, also geistiger Frische. Und da hat João Victor, der vermeintliche oder zurückgepfiffene Torschütze, nach dem Schlusspfiff auch noch was zu gesagt, ob man da ja eine Müdigkeit verspürt hat innerhalb der Mannschaft nach dem schweren Europapokalspiel in Gent. I would say not tired, but of course it's a lot of game, but we have the facilities here in the club that we do everything that we can to be fit again. And of course the squad is big and the coach always changes the player and who comes in is always ready to play. Die Fragen konnte man João Victor übrigens auf Deutsch stellen, geantwortet hat er dann aber lieber auf Englisch, fühlt er sich natürlich auch noch ein Stückchen weit sicherer, aber das war auch so zur Erklärung, warum das jetzt in Englisch war, aber verstanden hat er das schon alles, was man ihn da gefragt hat. Also er sagte, ja, tired, also müde, waren wir nicht wirklich, oder glaubt er nicht wirklich dran, vor allen Dingen auch, weil die Mannschaft, weil der Verein eigentlich die Möglichkeiten hat, da aus dem Vollen zu schöpfen und einen breiten Kader hat und auch die Spieler, die dann reingekommen sind und die der Trainer dann ja auch reingeschmissen hat jetzt in das Spiel gegen Augsburg, die sind natürlich alle bereit und willig dann auch zu spielen. Also das will er dann insgesamt nicht als Ausrede gelten lassen, dass da die Mannschaft vielleicht ein bisschen müde gewirkt hätte. Und insbesondere João Victor, der ja unwahrscheinlich laufstark unterwegs ist, auch gegen Genta, was ich glaube ich 60 Sprints oder was angezogen hat, was Oliver Glasner nochmal betont hat, wenn da so eine super Leistung in der Bundesliga oder eine gute Leistung in der Bundesliga so bei 40 liegt, dann kann man sich das ungefähr ausrechnen. Also ich will das auch nicht unbedingt da anführen, dass die Mannschaft dann nicht fit oder so gewirkt hat. Im Gegenteil, 2 Kilometer mehr sind sie gelaufen als der FC Augsburg nach einem Europapokalspiel. 116 Kilometer, das sind alles gute Werte. Entsprechend hat die Lenny-Serie weiter Bestand. Der VfL verliert nicht, wenn er mehr läuft als der Gegner, weiterhin ungeschlagen, super. Was nicht so gut war, fand ich, die Passquote hat man auch gesehen, insbesondere im letzten Drittel, 74%. Ja, da warte ich ja immer eine geschmeidige 80 auch, aber klar, das hat sich auch ein Stückchen nach unten verlagert, weil wir ja auch ein bisschen risikoreicher hinten rausspielen als früher. 57% Ballbesitz, ja, da hat man es dann auch gesehen, wo ein bisschen die Schwierigkeit natürlich auch noch liegen, dass man sich nicht so wohl fühlt, wenn man den Ball hat, beziehungsweise nicht so viele kreative Ideen dann entwickeln kann. 51% Zweikampfquote, ja, also ausgeglichenes Spiel da von Seiten der Augsburger. Habe ich eigentlich die Augsburger stärker gesehen, weil da war eigentlich immer ein Fuß dazwischen, was das angeht. Aber wir können natürlich auch nochmal auf die Spieler schauen. Insbesondere interessiert mich ja auch dann, wie Yannick Gerhardt performt hat im zentralen Mittelfeld, über 10 Kilometer gelaufen, 79% Passquote, also relativ stabil, 44% Zweikampfquote, ja, das war solide, was Yannick abgeliefert hat, so habe ich das auch während des Spiels wahrgenommen, allerdings auch wenig Impulse leider dann im Spiel nach vorne, also im Grunde hatten wir da zwei zentrale Mittelfeldspieler, die da sehr drauf bedacht waren, eher dann Safety First zu spielen, wenig Risiko dabei gewesen. Die gesamte Mannschaft fand ich auch, dass man da ein bisschen wenig investiert hat dann auch im Spiel nach vorne. Jay Brooks ist ja wieder reingerückt in die Mannschaft nach überstandener Verletzung. Sehr gute Zweikampfquote, 67%. Allerdings auch, und das hat man auch gesehen, da hat ihm dann die Spielpraxis so ein bisschen gefehlt, fand ich, 67% in der Passquote. Das ist natürlich insbesondere für jemanden, der hinten das Spiel eröffnen soll, viel zu wenig. Aber wie gesagt, schön, dass Jay überhaupt dann wieder auch nach der Verletzung auf dem Platz stehen kann. Ja, Felix Klaus schauen wir uns nochmal an, der ja zwei Riesenchancen hatte am Anfang des Spiels. 60% Passquote, ja, das ist natürlich dann auch schwierig, wenn die Kugel dann immer weg ist. 40% Zweikampfquote für einen Außenstürmer ist da, glaube ich, okay. Und ja, einen letzten Blick, weil das mir auch aufgefallen ist und da müssen wir uns vielleicht dann auch noch mal ein bisschen gesonderter mal drüber unterhalten. Jérôme Roussillon auf der linken Seite. Also William ist ja momentan nicht wegzudenken aus der Mannschaft. Sehr, sehr stark unterwegs, ja, der Brasilianer. Aber sein Pendant auf der linken Seite, eigentlich den ich vom Potenzial her so hoch einschätze und der wirklich ja auch aufgrund seiner läuferischen Qualitäten ja ein absoluter Spitzenspieler sein müsste auf seiner Position in der Bundesliga, der hinkt so ein bisschen seiner Form hinterher, habe ich so den Eindruck. Und das lässt sich sehr, sehr gut ausdrücken anhand der Zahlen auch. 27% nur gewonnene Zweikämpfe. Das ist natürlich viel, viel zu wenig und auch bei der Passquote 71%. Ja, da muss man halt auch drauf dringen, dass dann halt auch ein bisschen mehr Sicherheit da reinkommt über die Flügel. Und ja, das ist natürlich ein bisschen schade. Jérôme sicherlich auch schon stärkere Spiele abgeliefert für den VfL Wolfsburg. Hoffe, dann gelingt das dann auch mal wieder, vor allen Dingen dann vielleicht auch beim Spiel gegen Leipzig. Ja, und das Pokalspiel, da wollen wir uns jetzt dann natürlich auch nochmal mit beschäftigen, hier in der relativen Kurzausgabe beim Wölferradio. Und da habe ich natürlich auch Felix Klaus nochmal gefragt in der Mixed Zone mit dem Hinblick auf das Spiel am kommenden Mittwoch. Wird das Pokalspiel gegen Leipzig ähnlich wie das Ligaspiel oder ganz anders? Was glaubst du? Ja, Leipzig spielt ja, glaube ich, immer den gleichen Fußball. Ne? Das ist intensiv, brutal, diese Maschinen einfach. Und ja, da heißt es, dagegen zu halten. Ja, natürlich viel Respekt da vor dem Gegner. Nichtsdestotrotz auch, und das hat man auch so gespürt, Felix Klaus war ja neulich auch zu Gast hier im Wölferradio, da durchaus selbstbewusst diese ungeschlagen Serie, auch wenn man das gar nicht so sehr thematisieren möchte und weil natürlich auch viele Unentschieden dabei gewesen sind. Aber das Selbstbewusstsein, wenn man im Oktober immer noch nicht verloren hat in dieser Saison, das ist schon spürbar. Und ich glaube, das will die Mannschaft auch mitnehmen und umsetzen für das Pokalspiel gegen Leipzig. Ja, und damit beschäftigen wir uns jetzt und da begrüße ich dann meinen Gast heute. Kombinationsspiel. Und das Kombinationsspiel im Wölferradio, das Pokal-Kombinationsspiel, das spiele ich natürlich mit einem Experten für RB, dem TV-Journalisten und Inhaber einer Dauerkarte bei RB, Holger Schrapel. Grüß dich, Holger. Guten Abend. Ja, Niederlage gegen Freiburg. Ist das ein Ausrutscher gewesen aus deiner Sicht oder ein Negativsignal insgesamt? Na, ich habe die ganze Saison noch nicht so pralle gut gesehen wie am Anfang, als wir dann irgendwie unterbrochen gewonnen haben. Da waren die spielerischen Leistungen auch nicht doll und das hat sich eigentlich nicht geändert. Was sich geändert hat, ist das Spielglück, das wir halt in den ersten Spielen ganz hart hatten. Und dieses Mal, da hat, wenn ich es richtig sehe, noch der Orban in der 10. Minute eine Riesenchance. Und bei den ersten Spielen wäre die reingegangen und jetzt geht es aktuell nicht rein. Und dann verlieren wir auch mal gegen Freiburg, die ja zurzeit auch super sind. Hast du es eben schon so mal angedeutet? So richtig klingt das nicht so zufrieden im Umfeld von RB. Oder doch? Also wie bist du mit der bisherigen Sommer oder wie ist auch das Umfeld mit dem bisherigen Saisonverlauf grundsätzlich zufrieden? Also ich nehme da sehr viele unterschiedliche Stimmen wahr. Also sehr viele sagen, okay, wenn man sich jetzt so den super Taktik-Nerd als Trainer holt, dann kann das nicht sofort super funktionieren und deswegen muss man das, was da eben gerade passiert, auch ein bisschen hinnehmen. Aber auf der anderen Seite ist natürlich ärgerlich, dass man gerade die Rückrunde vergangenes Jahr eine Mannschaft hatte, die wirklich wie aus einem Guss gespielt hat, astrein, ganz toll. Und jetzt holen wir noch einige Verstärkungen dazu und dann funktioniert es nicht mehr. Das ist ein bisschen überraschend. Aber also ich für meinen Teil sehe das schon so, dass das Ganze noch ein bisschen Zeit braucht und Geduld gefordert ist. Und solange alle anderen genauso mittelmäßig spielen, ist da alles noch da, wo es sein muss. Wie viel Nagelsmann ist denn schon implementiert in Leipzig? Kann man das überhaupt schon sagen? Also da gibt es auch unterschiedliche Meinungen. Ich höre so von Freunden, die dann so richtige Taktik-Nerds sind, ja, das sieht man ja schon, die einstudierten Spielzüge ganz deutlich und so weiter. Ich für meinen Teil sehe das noch nicht so, weil es insbesondere halt so bei den letzten 1-2 Pässen vor dem Torschuss noch hapert, wobei ich das Freiburg-Spiel nicht gesehen habe, angeblich 24 Schüsse Richtung Tor, es entwickelt sich was nach vorne und es ist auch wirklich deutlich anders, das Spiel, als früher, als Rangnick gekommen ist, 2012, ab dann haben wir eigentlich nur gepresst 100% der Zeit und das ist jetzt halt gerade nicht mehr so, das fällt auf. Nagelsmann hat aber auch so ein bisschen die Mentalität angemahnt und eingefordert, will da auch ein bisschen danach aufstellen, so dass sich jedenfalls geäußert. Was läuft denn da noch nicht so rund? Ja, das kann ich nicht so da bin ich echt zu weit weg. Ich weiß aber, dass die Mannschaft eigentlich mentalitätsmäßig gute Leistung zeigen kann und dass das ehrlich gesagt Aufgabe vom Trainer ist, diese Mentalität wieder hervorzukitzeln. Er hat auch gesagt, zum Beispiel so ein Spieler wie Ilsanka, der zuletzt eher hinten dran gewesen ist, aber so einer, der sich nie hängen lässt, der hätte gute Chancen jetzt dann auch im Pokal zum Beispiel zu spielen, weil da halt so die Mentalität gefordert sei. Das heißt ja im Umkehrschluss, da stehen so sonst so viele Schönspieler auf dem Platz, hätte ich jetzt was gesagt bei Leipzig. Naja, ich weiß auch nicht. Also ich habe, man hat ja so seine Lieblinge und nicht so Lieblinge und ich finde zum Beispiel das Dämme, der bringt die Aggressivität immer mit und der spielt leider nicht immer. Sabitzer hat die Qualität, der spielt auch immer. Aber klar, hinten raus, so hat man jetzt bei unseren, gerade bei diesen Abwehrfranzosen, das sind wirklich großartige Jungs, die wir allesamt früher oder später irgendwie bei Real Madrid oder so sehen werden. Aber klar, die sind halt jung und da fehlt ein bisschen der Biss. Und also ich für meinen Teil fände es super, wenn der Ilsanke wirklich wieder kommt. Aber ich glaube, der ist leider ein bisschen langsam jetzt mittlerweile für diese Art von Fußball. Und gerade wenn es gegen euch geht. Ihr spielt ja das, was wir letztes Jahr gespielt haben, so von der Taktik her, finde ich. Ja, und deinen Blick auf den VfL, den frage ich natürlich auch gleich nochmal ab. Aber ich würde zuerst nochmal wissen, wo steht denn RB dann jetzt leistungsmäßig vorm Pokal? Wie viel Luft ist denn da offensichtlich noch nach oben? Na, was euch zugutekommt, der Lauf ist natürlich ein negativer. Na, also 4 Bundesligaspiele ohne Sieg. Weiß gar nicht, ob wir das jemals hatten. Und jetzt klar in der Champions League gegen Petersburg gewonnen, super. Aber da ist ein riesengroßes Fragezeichen gerade da. Und gerade wenn er jetzt viel rotieren will, ist dann morgen schlicht und einfach alles möglich. So von total Versagen bis wir machen euch platt. Das ist alles drin. Gibt es irgendwelche Ausfälle schon zu verzeichnen, dass man ja das sozusagen auch was ändern muss an der Mannschaft, die jetzt aus Freiburg zurückgekommen ist? Ja, also Also ich als einer von hier 500.000 Hobbytrainern würde sagen, dass unbedingt Yusuf Paulsen wieder spielen muss. Der bringt sozusagen den Notfallplan. Wenn er auf dem Platz ist, haben wir immer einen Notfallplan. Wenn wir nicht kombinieren können und so weiter, dann spielen wir einfach lang und hoch auf Paulsen. Und dann wird es immer gefährlich für den Gegner. Und ansonsten, ja, ich weiß gar nicht, Verletzte haben wir jetzt gerade war nicht mehr, also Leute, die so, wo der Zustand fraglich ist, die lange verletzt waren oder so, ne, oder vor kurzem verletzt waren, so Halstenberg und Co. Nö, aber eigentlich sind alle an Bord, aber wie gut die einzeln sind, ja, könnte ich jetzt nicht prognostizieren. Sagt der Finalist von 2019, wie sehr ist denn der Wille da, das zu wiederholen? Oder ist Pokal angesichts von Champions League und Ligazielen und neuem Trainer alles so ein bisschen nebenbei? Ja, also ich kann nur sagen, für die Fans ist es wichtig. Also das schon, wie das für den Nagelsmann und die Mannschaft jetzt ist, ja, keine Ahnung. Es kann vielleicht sogar ein bisschen sein, dass die Champions League dieses Jahr im Vordergrund steht. Denn machen wir uns nichts vor, man geht ja nicht in die Champions League in Lyon oder nach Lissabon oder nach St. Petersburg zu fahren, sondern wir wollen, oder ich für meinen Teil und viele meiner Freunde, wir wollen mal nach London oder nach Madrid oder wenigstens nach Turin oder so. Und deshalb wäre es mir auch irgendwie wichtig, dass wir wenigstens ins Achtelfinale kommen und dort ordentlich mal einen richtig geilen Gegner bekommen. Das Spiel in der Liga gegen den VfL ist noch nicht so lang her, ist ja unentschieden ausgegangen. VfL hat das Spiel hinten raus sogar noch gewinnen können, aus meiner Sicht. Erwartest du ein ähnliches Spiel, auch jetzt im Pokal, oder wird es ganz anders? Wirklich keine Ahnung. Also ich kann echt nur sagen, ich stimme dir zu 100% zu. Ihr habt, also eben lustigerweise, nachdem wir das Tor geschossen haben, wart ihr danach eindeutig viel, viel besser. Und davor waren wir schon besser, aber es war auch nicht so, als ob Wolfsburg keine Chancen gehabt hätte vorher. Also auch da fand ich die Leistung jetzt 60 Minuten lang gut, aber dass man da jetzt in Jubelstürme ausbrechen müsste, so war es auch überhaupt nicht. Und hinten raus, wie gesagt, wenn wir da verlieren, 2-1, wäre das nicht unverdient gewesen für euch. Und wie gesagt, muss ich mal echt sagen, euer Wechhorst, eure Stürmer, das ist ja wirklich ein geiler Typ. Also solange er, also ich glaube, wenn der in meiner Mannschaft wäre, fände ich ihn super, super geil. In der gegnerischen Mannschaft, dann hasst man so eine Spieler immer. Aber man hat echt gesehen, wie wichtig der ist. Und so ein Kämpfer, der auch noch wirklich regelmäßig knipst, da bin ich echt ein bisschen neidisch. Das ist echt cool. Ja, wir sind auch sehr froh, dass er für uns spielt. Glaubst du denn, dass der Heimvorteil eine Rolle spielen könnte, jetzt im Pokal? Ich war ja einmal bei euch beim Spielen, das war noch zu Zeiten, da ging es euch sportlich auch nicht so gut. Da war die Stimmung nicht so gut. Jetzt aktuell mit eurem Lauf, da wird ja auch sicherlich Stimmung sein bei euch. Und dann, naja, das ist auf jeden Fall ein Nachteil für uns, klar. Also besser wäre es, wir hätten unsere eigenen Fans im Hintergrund und nicht bloß, glaube ich, 3.000 oder so, die mitkommen. Ja, das wird schon eher ein Vorteil für euch. 3.000 sind übrigens sehr, sehr viel, wenn die mitkommen. Ja, wir haben den Tag drauf frei. Insofern, das glaube ich, das spielt eine gute Rolle bei der ganzen Geschichte. Hast eben schon mal so ein bisschen angedeutet, Wechhorst gefällt dir ganz gut, Spiel Wolfsburg in Leipzig auch richtig bewertet aus meiner Sicht. Wenn du generell drauf schaust, VfL und die Entwicklung, ich meine, es ist ja alles total eng da in der Liga, aber kannst du da nochmal so eine, aus der Ferne nochmal so eine generelle Beurteilung da mal machen? Ja, also aus meiner Sicht habt ihr euch mit dem Trainer eine absolute Wundertüte geholt, aber jetzt kann man schon erkennen, dass der Herr Schmadtke mal wieder irgendwie einen guten Griff getan hat. Er spielt einen recht strukturierten Fußball einfach so. Man kann wirklich sehen, das hat alles Hand und Fuß, da weiß jeder, was er macht. Und er hattet eigentlich immer auch gute Spieler. Da eben Wechhorst finde ich super. Gilamogil heißt er. Ne? Also der ist ja sowieso super geil. Wenn ich immer geil fand, war der Brooks zum Beispiel. Der ist auch so eine Riesenkante hinten drinne. Also ihr habt einige Leute, die richtig gut sind und wenn man die in ein passendes Korsett steckt, dann ist da wirklich viel möglich. Und gerade dieses Jahr, wo offensichtlich alle Leute beschlossen haben, also zweimal am Stück gewinnen reicht auf jeden Fall, dass wirklich auch für alle Mannschaften, die da jetzt irgendwie bis Platz 9 sind, ist auch alles möglich, auch für euch. Ja, Glück habt ihr natürlich, weil Gilavogi gesperrt ausfällt, hat der der da die entsprechende Ampelkarte gesehen im Spiel gegen Halle. Und doof für uns, Glück für euch. Dann spielt aber der einzige Sachse, ne? Also der Arnold, der einzige Sachse auf dem Platz, der spielt bei euch. Ja, der spielt auch sowieso, ist jetzt ja geschont worden, wenn er sich jetzt nicht noch weiter irgendwie angeschlagen zeigt. Aber ich glaube, der wird auf alle Fälle spielen. Insofern, ja, wird ein schönes Duell. Was tippst du denn hinten raus? Ja, der Wunsch ist der Vater meines Gedankens, dass es 1-1 ausgehen wird und wir dann im Elfmeterschießen gewinnen, weil bei uns der beste Torwart der letzten Bundesliga-Saison im Tor steht und bei euch der Ersatzmann. Ja, aber Gulaschi spielt ja eventuell auch nicht, hat Nagelsmann gesagt, sondern der gibt auch dem Nachwuchsmann vielleicht noch eine Chance. Naja gut, auf der anderen Seite ist der zweite Torhüter ein Tormann, ein Nationaltorhüter der Schweiz. Also auch das ist jetzt keine Laufkundschaft. Ja, naja, wir werden sehen. Also ich glaube, das wird ein enges Spiel. Ein Unentschieden nach der regulären Spielzeit ist absolut möglich. Und dann ist es Glück. Nagelsmann hat so ein bisschen orakelt und gesagt, er muss das erstmal besprechen mit seinem Torwarttrainerteam. Aber der Ersatzkeeper, der bekommt mal entweder dieses Spiel oder im nächsten dann mal eine Chance, hat er gesagt. Ja, ja. Der würde auch in ziemlich vielen anderen Mannschaften auch spielen. Aber der hat halt wirklich das Pech, dass der Gulaschi einfach letztes Jahr so einen Riesensprung nochmal gemacht hat und die Leistungen so im Wesentlichen auch halten konnte bis jetzt. Also an dem es wirklich schwer vorbeikommt. Ja, dann werden wir sehen, ob die Torhüter tatsächlich ein Faktor sind. Am Mittwoch im Pokal Spiel VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig. Darüber habe ich gesprochen mit Holger Schrapel. Er ist TV-Journalist und im Besitz einer Dauerkarte bei RB. Und ich danke dir für das Gespräch. Immer gerne. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Was macht ein Eintracht Braunschweig-Fan, wenn er feststellt, dass er bei der Bootstour auf der Oker ein Loch im Boot hat? Na, er bohrt noch ein zweites, damit das Wasser wieder ablaufen kann. Faninfos. Und Holger Schrapel hat es ja eben thematisiert, die Stimmung, der Heimvorteil, das könnte was sein, jetzt wo wir ja den Lauf haben. Lustigerweise natürlich dann auch die Diskussion, die wir so geführt haben zum Thema Stimmung in den vergangenen Wochen, offenbar natürlich nicht mitgekriegt. Ja, also aber natürlich der Aufruf geht dann beim Spiel oder vor dem Spiel gegen Leipzig an alle Fans, dass wir da eine richtige Chance haben und einen richtigen Brocken. Und das wird nur gehen, wenn wir da richtig auch Gas geben auf den Tribünen. Und dieses Lob möchte ich dann auch gerne mal verteilen, insbesondere dann in der zweiten Halbzeit, wo es auch echt schwierig war teilweise und ja nicht so schön anzuschauen, was da auf dem Platz passiert ist. Es ist aber auf den Rängen was passiert. Jedenfalls habe ich das so wahrgenommen, da war dann die Stimmung von den Fans, die auch sonst nicht immer aufstehen und mitmachen und so weiter, die war da. Also ich glaube, die letzte Viertelstunde standen irgendwie alle und haben versucht anzufeuern, weil gemerkt worden ist, die Mannschaft braucht jetzt nochmal Unterstützung und nochmal einen Schub. Und wenn wir das hinkriegen, dann auch gegen Leipzig, dann bin ich, was den Heimvorteil angeht, und das wird natürlich was anderes sein, als da mit den 200 Augsburgern, die da mitgereist sind auf den Sonntagnachmittag. Wenn da tatsächlich 3000 plus Leipziger anrücken, dann wird das nochmal eine Herausforderung, da auch ein richtiges Heimspiel für uns abzuliefern. Insofern nochmal die Bitte, Appell und Aufforderung, da ordentlich Gas zu geben und aus Seiten dann natürlich auch von der Nordkurve da entsprechend anzustimmen und dann die Leute auch auf den Geraden mitzunehmen. Das wäre natürlich eine ganz, ganz feine Geschichte. Und vielleicht spielt hier auch eine Rolle, dass wir nächsten Tag dann einen schönen Feiertag haben, denn dann könnte ja vielleicht auch das ein oder andere Kaltgetränk mehr zu sich genommen werden, was dann vielleicht auch per se nochmal die Stimmung hebt. Das wäre gar nicht so schlecht. Ansonsten ja, möchte ich natürlich auch nochmal hinweisen auf eine Veranstaltung des Nordkurve Wolfsburg e.V. Da findet wieder eine Sonderschicht direkt nach dem Spiel statt. 20:30 im Nordkurvensaal, geselliges Zusammensein aller VfL-Fans, Essen, Getränke zu fanfreundlichen Preisen. Und da kann man ab 20:30, wie gesagt, mal vorbeischauen. Fassbier statt Dosenbrause ist da das launige Motto. Also immer hinmarschieren und dann gerne dann auch den Pokalsieg hoffentlich oder den Sieg und den Einzug in die nächste Runde dann feiern. Außerdem auch schon der Hinweis auf das Auswärtsspiel in Dortmund. Da wird es eine grün-weiße gemeinsame Anreise geben mit dem Zug. Wer möchte, schließt euch an, sagt es allen Freunden weiter. Schlappe 15,20 Euro pro Person geht es mit dem quer durchs Landticket in den Pott. Jo, Abfahrt, muss ich jetzt mal genauer gucken, 8.14 Uhr. Und Ankunft 13.04 Uhr, Rückweg ab 18.55 Uhr, Dortmund auswärts, 2. November. Und dann fährt man schön gemeinsam nach Dortmund. Und auch die Gästekasse vor Ort wird geöffnet haben, falls einer noch keine Karte hat für das Auswärtsspiel in Dortmund. Und ein besonderer Gruß, willkommen zurück, möchte ich mal sagen, geht an Xaver Schlager, hat schon wieder gegen den Ball getreten, habe ich gesehen. Wow, nach einem Knöchelbruch, nach der kurzen Zeit. Das lässt hoffen, dass uns der Junge aus Österreich bald wieder zur Verfügung stehen wird. Auch Daniel Ginzek, der ja auch bei uns am Mikrofon gesessen hat, bei Wölfe Radio Arena Live, auch schon wieder dabei, tritt auch schon wieder gegen den Ball. Admir Mehmedi wird demnächst ja auch nach Muskelfaserriss wahrscheinlich wieder ja, zur Mannschaft stoßen. Ist schon mal wieder gelaufen, das ja auch schon mal ganz gut ist. Da hoffen wir doch mal, dass die Rekonvaleszenten, wie es so schön heißt, bald wieder dann auch für uns, für unsere Wölfe auf dem Platz stehen können. Ja, Wölfe Radio Arena Live, noch ein Stichwort, findet nicht statt gegen Leipzig, wie immer hier der Hinweis, weil auch immer die Fragen kommen. Nein, wir übertragen DFB-Pokal und Europa League nicht, / noch nicht, aus rechtlichen Gründen. Das muss der VfL regeln. Aber wir sind wieder bei der Bundesliga dabei. Am kommenden Samstag logischerweise in Dortmund beim Auswärtsspiel. Malte und André werden euch da begrüßen und in bewährter Form das Spiel näher mitbringen, wenn ihr es nicht nach Dortmund schafft. Und ja, und dann per grün-weißer Brille oder durch die grün-weiße Brille das Spiel gerne trotzdem verfolgen wird. Gar kein Problem. Wölferadio.de dann wieder am Samstag. Ja, die relative Kurzausgabe des Wölfe Radio aufgrund der Pokalwoche schließe ich hier mal ab. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Sagt es gerne weiter, teilt es noch ein bisschen, schreibt mir, wie ihr es gefunden habt. Auch sonstig eure Meinung zu der ganzen Geschichte. Erreichen mich ganz, ganz viele positive Stimmen. Das möchte ich auch an dieser Stelle gerne mal sagen. Mich bedanken dafür, die sehr, sehr, ja, einverstanden sind und das sehr, sehr toll finden, wenn sie hier das Wölferadio hören können und so. Das tut mir persönlich dann auch immer gut, deswegen auch an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank fürs Einschalten und ja, dann wisst ihr, was ich sage, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht, mein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe. Ich kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Nur der VfL. Wir singen, wir springen, wir tanzen für Wolfsburg, mein Verein. Und ich bin mir sicher, das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Follow.